Ja, hallo und herzlich willkommen zum E-Government-Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute wieder meinen Co-Moderator Dirk Arendt mit an Bord. Hallo Dirk. Hallo Thorsten. Frohes und gesundes neues Jahr. Gleichfalls, aber da man diesen Podcast ja noch in 100 Jahren hört, weiß man natürlich nicht, wann das war, aber dir auch alles Gute und ein gutes neues Jahr. Wir wollen heute über innovative Beschaffung in der öffentlichen Verwaltung sprechen und haben dazu uns einige Gäste eingeladen. Ein Gast ist leider stumm, die kann leider nicht viel sagen, die hört uns eher zu. Und dann möchte ich begrüßen bei uns den Matthias Berg. Hallo, grüß dich. Seid gegrüßt, ich freue mich in der Runde zu sein und ich schiebe direkt mal das Datum nach, damit man auch die Neujahrswünsche zuordnen kann, weil Innovationen sind ja recht schnelllebig, wir sind im Jahr 2021. Genau, im vorletzten Jahr des OZG. Dann haben wir dabei den Basanta, der einigen schon bekannt ist aus vorhergehenden Folgen. Hallo Basanta. Hallo. Und auch neu und noch nie dabei gewesen, den Sascha Seug. Hallo Sascha. Ja, grüß Gott in die Runde. Freut mich sehr. Genau. Wir haben gerade eine Odyssee hinter uns mit der Einrichtung und wir freuen uns jetzt, dass die Aufnahme jetzt funktioniert. Und ich fange jetzt einfach mal von an. Matthias, wer bist du ganz genau und was machst du? Sehr gerne. Also, Matthias Berg, mein Name. Ich bin Leiter des Kompetenzzentrums Innovative öffentliche Beschaffung. Da steckt eigentlich so ziemlich alles drin, weil der Begriff ist schon sperrig in sich. Wir kümmern uns um das Thema Innovation ganz konkret in der öffentlichen Beschaffung. Also wie können öffentliche Auftraggeber innovativer beschaffen? Das bedeutet einerseits ihre Prozesse, ihre Strukturen verändern, um innovativere Instrumente einzusetzen und am Ende des Tages hoffentlich auch innovativere Produkte und Dienstleistungen zu beschaffen. Da haben wir einiges bei uns im Repertoire. Ich glaube, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Da sprenge ich lieber die Vorstellungsrunde erstmal nicht. Noch für mich oder zu mir als Hintergrund, ich bin kein Vergabejurist. Das nimmt man schnell in diesem Thema als Zusammenhang. Nein, ich bin klassischer Kaufmann, habe Einkauf gelernt von der Pike, bin totaler Fan von diesem Thema und glaube, da kann man auch einiges gestalten. Dann würde ich gerne weitergehen zu Sascha. Sascha, stell dich doch mal ganz kurz vor, was du so tust. Ja, sehr gerne. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von GovRadar. Wir bauen eine innovative Markterkundungsplattform für den öffentlichen Sektor. Ich schließe mich da Matthias gerne an, wenn ich diese Rolle vorstelle, dann ist häufig die Annahme, dass ich auch einen juristischen Hintergrund habe. Das habe ich auch nicht. Mein Hintergrund ist, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und war dann länger in der Strategieberatung bei Roland Berger und bin Reserveoffizier. Das ist mein wesentlicher erster Bezug zum öffentlichen Sektor und habe den sogenannten Cyber Innovation Hub der Bundeswehr mit aufbauen dürfen und war nach einem kurzen Ausflug in die US-Software-Welt bei Palantir, zurück in Deutschland und versuche jetzt die Erfahrung, die wir einerseits im CH, andererseits auch auf Palantir-Seiten gesammelt haben, in GovRadar einfließen zu lassen. Sehr gut, vielen Dank. Und dann gebe ich nochmal weiter zu Basanta. Ich glaube, so groß musste ich nicht mehr vorstellen, weil du warst schon mal dabei. Genau, ich mache es trotzdem nochmal, falls nicht alle Hörer sämtliche Folgen in chronologischer Reihenfolge hören. Kann ich mir natürlich nicht vorstellen, aber. Genau, ich bin Basanta, ich bin Wissenschaftler am Kompetenzzentrum öffentliche IT am Fraunhofer Institut Focus. Wir sind eine staatliche Denkfabrik, die sich unter anderem mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung beschäftigt. Und ich bin weder Jurist noch Betriebswirt. Das heißt, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von öffentlicher Beschaffung. Ich bin Verwaltungswissenschaftler der sozialwissenschaftlichen Couleur und bin auch erst seit, ich weiß nicht, 2 Jahren näher mit dem Thema Beschaffung vertraut, seitdem ich eine Studie zum Thema strategische IT-Beschaffung und dann im Weiteren auch zu digitaler Souveränität schreiben durfte, wo das Thema Beschaffung dann doch recht zentral ist. Okay, dann vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit Koinno an. Matthias, was ist denn Koinno und was macht denn Koinno und was nicht? Genau. Was vor allem nicht, wunderbar. Ich glaube, nicht machen wir einiges. Wir haben aber genug zu tun. Genau, also wir kümmern uns um das Thema innovative öffentliche Beschaffung. Idee dahinter, geboren im Jahr 2012 im BMWi, dass ja durchaus mit der öffentlichen Beschaffung so ein paar Gelder einhergehen. Wir hatten es, glaube ich, zuletzt mal mit Herrn Essig 2016 auf 350 Milliarden geschätzt. Die OECD hat letztes Jahr eine Schätzung gemacht, irgendwie 450 Milliarden, die in Deutschland öffentlich verausgabt werden. Und da wäre es doch aus politischer Sicht ganz trivial, das irgendwie auf innovative Produkte und Dienstleistungen zu lenken. Genau, das ist eine schöne Idee. Das wurde dann entsprechend ausgeschrieben in einem Kompetenzzentrum. Und seit 2013 darf der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, wo ich angestellt bin, dieses Kompetenzzentrum führen. Was heißt das? Wir bieten einiges an Informationen an, was aus unserer Sicht innovative öffentliche Beschaffung ist. Wir versuchen das möglichst leicht und klein und nicht mehr so sperrig zu halten. Wir geben möglichst viele Praxisbeispiele. Wir haben Veranstaltungen, große Kongresse bis hin zu Seminaren, wo wir einfach verschiedene Vergabeinstrumente erklären, was aus unserer Sicht eher für Innovationen öffnet und was eher Innovationen verhindert. Wir versuchen über die Praxisbeispiele aufzuzeigen, dass es nicht wehtut und sich durchaus lohnen kann, sich um mehr Innovationen zu bemühen. Und das versuchen wir dann auf den verschiedenen Ebenen, Bund, Land, Kommunen, sonstige öffentliche Auftraggeber, Stadtwerke, Krankenhäuser etc. pp. Und versuchen dort diese Veränderungen auch einzuleiten, weil, wie ich es eingangs hatte, die politische Idee ist sehr gut nachvollziehbar und sehr trivial. Der Haken ist, in der Umsetzung gibt es aber so ein paar Protagonisten. Da gibt es so Beschaffungsstellen, da gibt es so eine Hausleitung, dann gibt es manchmal irgendwie noch so Landesgesetzgebung, es gibt das Vergaberecht, es gibt dann irgendwie auch noch regionale politische Interessen, es gibt dann noch die Wechselwirkung mit Fachbereichen. Soll heißen, relativ viele Protagonisten, die irgendwie auf dieses Thema Beschaffung einzahlen. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach zu heben. Leider. Und vielleicht gebe ich dann jetzt mal gleich weiter noch an den Sascha. Was ist denn der Unterschied zwischen GovRadar und Koinno? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr genau die andere Seite. Ja, die andere Seite weiß ich nicht unbedingt, aber wir sind sicherlich nicht so breit aufgestellt hinsichtlich der Ausbildung, Schulung, sondern wir sind ja letztendlich ein Tool, das wir der öffentlichen Hand zur Verfügung stellen wollen, eine konkrete Markterkundungsplattform. Also als ich anfangs unser Geschäftsmodell vorgestellt habe, dann kamen häufig diese Reaktionen, ihr seid so ein Marktplatz, ja, oder ihr seid so eine Vergabeplattform. Beides ist nicht richtig. Ich glaube, dass wenn ich den gesamten öffentlichen Beschaffungsprozess anschaue, dass es ja unheimlich viele solcher Tools und auch elektronischer Tools, gerade in der Phase der, stark regulierten Ausschreibung oder der eigentlichen Vergabe, dass es da schon viel gibt und dass es über die letzten Jahre da auch nur begrenzt eine Konsolidierung gab. Wir konzentrieren uns ganz klar auf die Vereinfachung der Markterkundung, also alles, was passiert bis hin zu und einschließlich der Erstellung einer Leistungsbeschreibung, was für uns in der Wahrnehmung, auch aus der Erfahrung im CEH, ein ganz wesentlicher Schmerzpunkt ist immer. Und wir haben über die letzten Monate gelernt, ich komme ja eigentlich eher aus einer Bundesbehördenwelt, dass das besonders relevant oder stärker relevant ist für den kommunalen Bereich oder ich nenne es mal, soll nicht despektierlich klingen, den kleinteiligeren Bereich. Gerade da kleinere Beschaffungen, da wollen wir einfach dafür sorgen, dass die schneller, effizienter und gleichzeitig innovativer über die Bühne gehen und wir da auch so eine Art sehen uns als so eine Art Anwalt für Startups, für kleinere Mittelständler, die häufig in dem Sektor noch gar nicht unterwegs sind. Also wir versuchen, die beiden Seiten zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass am Ende unsere Kunden, die tatsächlich aber Behörden sind, also öffentliche Auftraggeber, effizienter beschaffen, idealerweise schneller. Auch das war eine Erfahrung aus dem Umfeld Verteidigungsministerium, dass es häufig einfach extrem lange dauert, und innovativer. Das ist unser Ziel. Sascha, hilf mir einmal ganz kurz. Wozu brauche ich eigentlich so eine Markterkundung? Was ist der Hintergrund? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine gute Beschaffung dann stattfindet, wenn eine gute Markterkundung stattgefunden hat. Das heißt, ich kann noch so toll den ganzen Prozess orchestrieren und gegebenenfalls auch teure Vergabejuristen einkaufen, die mich dann prozessual dazu beraten. Für mich steht und fällt das Ganze bis hin zu der Leistungsbeschreibung. Wenn die gut formuliert ist und die ist dann gut formuliert, behaupte ich, wenn die richtigen Stakeholder in diesem Prozess miteinander gesprochen haben, dann wird am Ende das Produkt, wird die Lösung beschafft, die tatsächlich die Herausforderung löst sozusagen. Ich sage mal so ganz extrem gesagt ist, und wir fokussieren uns ja ganz stark auf den IT-Bereich, da gibt es gerade in der kommunalen Welt, unser akuter Fokus ist momentan das Thema Schule, Schuldigitalisierung. Das ist häufig die Herausforderung, in dem Fall die Lehrerinnen, der Lehrer haben nur ein begrenztes Verständnis von, was ist irgendwie relevant im Bereich IT. Ja, und das heißt, wir wollen eigentlich die Möglichkeit geben zu verstehen, welche Lösungen gibt es denn überhaupt da draußen, sowohl Software- als auch Hardware-seitig, und da eine Hilfestellung zu sein, was ist schon verfügbar. Wir wollen Dinge ausprobierbar machen, ja, gerade hinsichtlich Software, weil gut ist, wenn der eigentliche Nutzer später involviert wird und sagen kann, ja, das hilft mir wirklich bei meiner Problemstellung, und wenn nicht der, mal ganz hart gesagt, so ein bisschen oldschool, der Abteilungsleiter von der Messe zurückkommt, also als das noch möglich war, und gesagt hat, ich habe gehört, KI ist total wichtig, Herr Schulze, kaufen Sie mal was. Ja, das ist die Katastrophe, weil dann kommt am Ende irgendwas bei rum, was keiner wirklich einsetzt. Ich bin einfach mal so frei und würde mal das Thema Markterkundung noch mal kurz was ergänzen wollen. Sascha, ich stimme dir absolut zu. Eines der Hauptprobleme ist, wenn es darum geht, das richtige Produkt, die richtige Dienstleistung zu beschaffen, und aus unserer Sicht natürlich das innovativere Produkt, dass ich eigentlich möglichst früh anfangen muss zu kommunizieren und zu eruieren, was ich tatsächlich brauche. Und das ist eigentlich das Kernthema, was wir in ganz vielen Häusern sehen. Es wird ganz häufig moniert, dass sozusagen die Beschaffung, die Vergabe dann so lange dauert und eigentlich dazu führt, dass ich eben ewig lange auf meine Produkte oder Dienstleistungen warten muss. Der Haken ist, dass es meistens ein ganz geschlossener Prozess in einem Fachbereich entsteht. Eine Person X sich ausdenkt, was sie eventuell braucht, ohne zu wissen, was vielleicht andere im selben Haus brauchen und ohne wirklich mit Anbietern oder mit dem Markt in Breite kommuniziert zu haben, weil man hat immer so ein Stück weit die Sorge, dem Vergaberecht an der Stelle schon zu widersprechen. Also ich sitze im stillen Kämmerlein, denke mir aus, was ich eventuell brauche und rufe das eins zu eins genauso in den Markt, und der Markt hat eigentlich gar keine Möglichkeiten mehr, etwas zu machen. Und das ist genau das Thema, wo eigentlich die Markterkundung reingeht, weil bevor ich in den Markt genau reinrufe, was ich brauche, schaffe ich erstmal einen Überblick, was eventuell das treffen könnte, was ich brauche, um zu verstehen, was es eventuell gibt, und damit auch das richtige Vergabeinstrument am Ende des Tages wieder zu wählen und nicht eindimensional zu kommunizieren. Aber ist es nicht so, dass ich einen Bedarf habe oder ich habe ein Problem und suche für das Problem eine Lösung? Ist das, genau, nicht die sinnvollere Angehensweise, als zu gucken, was es auf dem Markt gibt und dann? Vom Prinzip her, wenn ich tatsächlich diese Offenheit hätte. So, jetzt sind wir ganz kurz beim Vergaberecht. Funktionale Leistungsbeschreibung würde genauso funktionieren. Jetzt nehme ich aber mal das Beispiel für mich als Privatperson. Wie gehst du denn in den Supermarkt? Du gehst nicht in den Supermarkt mit der Frage, mein Problem ist, ich brauche einen Aufstrich auf mein Brot, sondern du hast eigentlich schon eins zu eins klar, ich brauche die Butter von Meckle. So, das heißt, du bist eigentlich schon nicht mehr marktoffen, und das ist genau das, was ganz häufig passiert. Funktionale Leistungsbeschreibung wäre, ich bräuchte einen Brotaufstrich, maximal Kalorienzufuhr von, idealerweise mit folgenden Inhaltsstoffen, und vielleicht eine Geschmacksrichtung. Das wäre die funktionale Leistungsbeschreibung. Das im Supermarkt platziert, würde viele Optionen aufmachen. Der Haken ist aber, wenn ich sage, es ist genau die Halbfettbutter von dem Hersteller X zu dem Preis Y, ist der Markt vorbei. Und das ist genau die Markterkundung, herauszufinden, was gibt es alles an Möglichkeiten. Muss es die Butter sein? Vielleicht ist es auch ein Humus, der funktioniert. Vielleicht gibt es einen anderen veganen Aufstrich. Oder vielleicht will ich doch die Leberwurst. Und dafür brauche ich die Markterkundung, um erstmal herauszufinden, was es denn alles treffen könnte. Ja, und dann sind also da vielleicht zwei Punkte dazu. Das eine ist, um bei dem Supermarktbeispiel zu bleiben, wer braucht das wirklich und wer ist derjenige, der es ja letztendlich administrativ beschafft? Das sind ja in den Organisationen häufig mindestens mal zwei Leute. Also wenn deine Freundin, deine Frau dir sagt, geh mal Aufstrich kaufen und du kommst dann mit, weiß nicht, gesalzener Butter, dann sagt sie, was soll ich denn mit dem Salz da drin? Das ist die erste Herausforderung. Und der zweite Punkt dazu, nochmal zurück auf das Thema IT. Und wir sprechen ja immer von Innovationen. Die sind natürlich, ja, im Bereich IT entwickeln die sich eben besonders schnell. Da geht es ja nicht mehr darum, nur ein Verständnis zu haben, weiß ich nicht, welchen Prozentgehalt Fett hat die Butter, sondern ich muss dem Lehrer, der Lehrerin irgendwie zu verstehen geben, in welcher Reihenfolge ergibt welches Produkt Sinn, das zu beschaffen. Ja, also sonst habe ich am Ende irgendwie 50 Tablets rumstehen, aber niemand hat sich Gedanken gemacht, dass ich ja eigentlich vorher mal ein Wi-Fi bräuchte. Ja, an dem Punkt auch ansetzen, gerade beim Thema IT lässt sich das eigentlich sehr, sehr gut beschreiben. Die Herausforderung ist ja, warum kann ein Bedarfsträger zwangsläufig das innovativste Produkt beschreiben, was er braucht, wenn eigentlich der Anbieter ja derjenige ist, der entwickelt. So, dann rede ich von der Schnelllebigkeit. Also das ist ja für jeden nachvollziehbar. Ist es nicht leicht, die technische Entwicklung, also das, was ich vor einem halben Jahr gekauft habe, ist im Regelfall in vielen Märkten schon wieder veraltet. So, die Expertise dazu, aber was sozusagen State of the Art ist, liegt im Regelfall beim Anbieter. Das heißt, ich muss aber irgendwo in den Dialog kommen. Also früher war der Klassiker, ich gehe mal auf die Messe, schaue mir mal Produkte an. Das hat aber eine gewisse Halbwertszeit. Wie lange das tatsächlich irgendwie aktuell ist. Und dafür ist die Markterkundung genau gemacht, um herauszufinden, was es an Potenzial oder an Möglichkeiten gibt und das vor einem vergaberechtlichen Prozess, der ja dann schon wieder maximal eng gezimmert ist. Aber um nochmal auf die Rechner eben zurückzukommen, könnte Markterkundung auch bedeuten, dass sich die Schule, die jetzt 500 iPads anschafft, in der Markterkundung auch mitbekommt, dass dann Service und Support vielleicht dazugehört, laufenden Support oder so? Genau, wäre das ein Ergebnis der Markt? Richtig, also wenn sie gut gemacht ist, dann ja. Oder aus unserer Sicht würde ich natürlich sagen, wenn die richtigen Tools genutzt werden, ja. Wir sind halt der Überzeugung, ich kann ja von dem einzelnen Schulmitarbeiter kann ich ja nicht unbedingt die volle IT-Kompetenz erwarten. Also muss ich dafür sorgen, das ist unsere Überzeugung, dass der Anbieter da irgendwie zu beiträgt. Ja? Und das kann ja sein, dass, ich meine, es wird niemand zugeben, aber es mag passieren, dass hier und da Leistungsbeschreibungen vom Anbieter geschrieben werden, vor der Ausschreibung, sodass dass derjenige dann darauf reagieren kann. Das ist natürlich wahrscheinlich illegal und nicht optimal. Aber wenn man die Möglichkeit gibt, dass sich Anbieter in vergaberechtskonformer Art und Weise, also wir sind der Überzeugung, dass das viel geht durch Anonymität, an dieser Leistungsbeschreibung beteiligen kann, dann hole ich mir sozusagen die Expertise ins Haus. Ich beteilige denjenigen daran zu sagen, wie sieht denn das Konzept aus? Ja, du musst auch darauf achten, übrigens hier so und so viel folgendes Service-Level irgendwie mit einzukaufen, sonst stehst du mit deiner Hardware alleine da oder mit deiner Infrastruktur, beachte das. Und es schadet ja niemandem, wenn all diejenigen, die sich an der Leistungsbeschreibung beteiligt haben auf Anbieterseite, am Ende davon etwas mitbekommen sozusagen. Ja, also die Ausschreibung wird ja trotzdem immer stattfinden. Und wenn ich dann dafür sorge, dass diejenigen, die da sich beteiligt haben, dann eine faire Möglichkeit haben, daran teilzunehmen, dann haben sie auch ein Interesse im Vorhinein, da mit mir zu sprechen oder eben anonym sich da zu beteiligen. Wie stellst du dir das dann vor, wenn jetzt, keine Ahnung, 5 verschiedene Hersteller an dieser Leistungsbeschreibung anonym mitschreiben, dann habe ich letztendlich ein Produkt, was nur alle 5 gemeinsam erfüllen können, nicht einer von denen. Wie soll das dann mit der Ausschreibung funktionieren? Also diese anonyme Leistungsbeschreibung, wir haben das Open Leistungsbeschreibung genannt, ja, das soll ja ein Hilfsmittel sein, das quasi, um da auch wieder zurückzukommen auf die Realität heute in Schulen, ist es im Zweifelsfall auch mal die 60-jährige Deutschlehrerin, die plötzlich einen Auftrag kriegt, da sich Gedanken zu machen. Die sitzt vorm leeren Blatt Papier, so stelle ich mir das immer vor, und weiß gar nicht, wo sie anfangen soll. Das kann man ja steuern. Ja, also wir haben auch zwei Abstufungen. Wir sind darauf hingewiesen worden, dass es teilweise Sinn ergibt, dass man da möglichst viele beteiligt, anonym. Es kann aber auch sein, dass man das dokumentieren will, wer hat welchen Beitrag geleistet, um am Ende den Dokumentationspflichten nachzukommen. Aber auch da ist es wieder ein einfacher Hebel in einem Tool. Ja, einfache Maßnahmen, wie ich Expertise von außen reinhole. Und ob dann jeder ins gleiche Dokument arbeitet, also unser Tool Open Leistungsbeschreibung, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Google Document, also so ein Shared Document. Hey, ist natürlich nicht in der Google-Umgebung, sondern sicher bei uns in der Telekom Cloud, aber da könnte man beliebig viele sich gleichzeitig daran beteiligen lassen, oder man gibt es eben draußen, man hat verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Ja, das sind gerade noch in Diskussion mit den Schulträgern. Matthias, ist das sowas, was ihr euch bei Coinno vorstellt unter innovativer Beschaffung? Ja, also im Endeffekt eine Markterkundung definitiv. Das ist schon fast Königsdisziplin, weil wenn ich ganz häufig mir die heutigen Ausschreibungen anschaue, geht mal auf bund.de, ja, schaut einmal durch, was ihr an Ausschreibungen findet. Da wird im Endeffekt der Dialog mit dem Markt häufig erst im Ausschreibungsverfahren tatsächlich angefangen. Und das mag bei vielen trivialen Produkten, also ich nehme jetzt mal Kopierpapier, alles okay sein. Wenn ich aber sehe, was für eine Komplexität ich in vielen Gütern heute habe, alles, was Digitalisierung bedeutet, ja, das sind ja auch neue Produkte für die Beschaffenden, für die Bedarfsträger. Da ist es tatsächlich so, dass wenn ich nicht einen breiten Markt Überblick hinbekomme, und das bekomme ich halt nur, wenn Bedarfsträger auch frühzeitig mit der Beschaffung reden, der Beschaffer genauso schaut, was gibt es denn für Möglichkeiten am Markt. Das klingt immer so trivial, aber ganz häufig ist es so, dass der Bedarfsträger für sich im stillen Kämmerlein überlegt, okay, ich brauche 500 iPads. So, weil iPads hat er auch schon zu Hause. Also er sagt noch nicht mal Tablets, sondern er sagt iPads. So, dann kommt eine Leistungsbeschreibung, wo eigentlich genau diese 500 iPads drinne stehen, in die Beschaffungsstelle oder in die Vergabestelle. Also es ist schon festgezimmertes Leistungsverzeichnis, und klar ist, das kann eigentlich nur noch ein bestimmter Hersteller anbieten oder Händler, die diesen Hersteller anbieten. Das heißt, ich habe eigentlich die Möglichkeiten des Marktes komplett herausgenommen, ohne dass ich drüber nachgedacht habe, was das eventuell alles bedeutet. Weil eventuell habe ich gar keine technische Kompatibilität bei mir im Haus zu diesen iPads. Das heißt, je früher ich diese Einbindung habe, ich herstellerneutral werde, ich aber auch sehe, was brauche ich denn tatsächlich? Ja? Brauche ich tatsächlich Tablets mit entsprechendem Betriebssystem, oder brauche ich eine dahinterliegende Cloud-Lösung? Was für Software-Lizenzen brauche ich? Etc. pp. Also dieser ganze Rattenschwanz. Das bekomme ich hoffentlich mit einer frühen Einbindung und einer crossfunktionalen Zusammenarbeit, Bedarfsträger, Fachabteilung und die entsprechenden Beschaffer, dann auch hin. Ganz häufig ist es aber, einer schnürt seine Anforderung, seinen Bedarf, übergibt es dann an den Beschaffer, der bringt das dann an den Markt, das wird genau bedient. Da gibt es zig beliebige Beispiele. Ich habe vor kurzem sowas etwas gesehen, wie da war eine Ausschreibung zu einem E-Golf. So, also auch da alle Optionen rausgenommen. Ich weiß nicht, wann diskutiert wurde, ob ich tatsächlich ein Fahrzeug des Volkswagen-Konzerns brauche und wann diskutiert wurde, ob ich... Wenn es war für die Stadt Wolfsburg, dann macht es ja durchaus Sinn. Wenn es die Stadt Wolfsburg war, ich glaube, sie war es nicht. Dann hätte man wahrscheinlich auch gleich ein ID3 ausgeschrieben, weil, glaube ich, das ist der aktuelle E-Golf. Genau, also soll heißen, es wird ganz unbewusst, häufig ohne böse Absicht, der Markt maximal verengt, weil wenn die Ausschreibung draußen ist, dann gibt es keine Alternativen mehr. Und das ist genau das, was wir versuchen zu öffnen. Wir versuchen, möglichst schnell die Zusammenarbeit zu ermöglichen, weil es braucht natürlich Zeit, so eine Markterkundung durchzuführen. Es braucht Zeit, statt einer klassischen Leistungsbeschreibung eine funktionale Leistungsbeschreibung zu machen, nämlich indem ich anfange zu beschreiben. In der IT-Landschaft kennen wir das sehr gut, wenn es um Softwarelösungen geht, was denn meine Problemstellung ist und wofür ich eine Lösung brauche. Aber das ist Stand heute ganz häufig die Königsdisziplin, weil es wird genau beschrieben, bis zu einem Softwareunternehmen wird eigentlich vorgegeben, was dort zu programmieren ist. Was totaler Schwachsinn ist, weil auf der anderen Seite, Basanta, du kannst mich gerne stoppen und ergänzen, auf der anderen Seite rede ich über agile Entwicklungsmethoden. Ich versuche sozusagen auf Grundlage eines Problems die optimale Lösung zu entwickeln. Wenn ich aber denn eine Ausschreibung sehe, wo genau steht, wie viele Programmierstunden ich eventuell einkaufe, was genau ich an Oberfläche haben will, an Aussehen und an Funktionalitäten und nicht mit einem Problem anfange, dann kann auch der Softwareanbieter oder das Entwicklungsunternehmen nur noch das anbieten, was ich dort ausschreibe. Und das ist schon wieder so der ganz einfache Klassiker, womit ich vorhin im Supermarktbeispiel angefangen habe. Ja? Wer sagt nicht, dass ich die Butter von einem Hersteller X haben will, sondern sagt, ich brauche einen Aufstrich? Und in dem Zusammenhang ganz kurz, da möchte ich nochmal auf die Prozessdauer eingehen. Also das ist ein gutes Beispiel mit denen. Ich weiß nicht, wie viele, mehrere hundert iPads sollen da jetzt gekauft werden. So, dass der Bedarfsträger geht zu seinem, weiß nicht, Leiter Vergabestelle und sagt, ich brauche 100 iPads. So, bis zu dem Zeitpunkt haben die wahrscheinlich nicht viel miteinander gesprochen. Jetzt sagt der Leiter Vergabestelle, wenn er, also ich, wie gesagt, Disclaimer, ich nicht der Vergabejurist, aber so viel habe ich inzwischen gelernt, so ganz einfach zu sagen, ich will dieses Apple-Produkt, das funktioniert nicht. Das heißt, er wird jetzt sagen, boah, das geht so nicht. Das ist immer das erste Feedback. So, dann muss der sich Gedanken machen, wie er das Ganze produktneutral formuliert. Und da wäre es natürlich gut, dann rennt er wieder zurück zu seinem Bedarfsträger und sagt, worauf kommt es dir denn wirklich an? Mal abgesehen von diesem Apfel da vorne drauf, was braucht ihr denn? Und wenn die beiden frühzeitig miteinander sprechen, was ist denn eigentlich die Anforderung, dann kann er das mitnehmen und das Ganze funktioniert deutlich schneller als dieses Ping-Pong hin und her, wenn die zwei Welten sehr spät eigentlich mit Ende der Leistungsbeschreibung erst miteinander sprechen. Ich habe dir doch gesagt, was ich will. Ich will 100 iPads. Ja, und der andere sagt, ja, die kriegst du aber nicht. Wir müssen es produktneutral ausschreiben. Mhm. Basanta, hättest du eine Idee, wie man sowas mit Softwareentwicklung machen könnte, gerade jetzt im agilen Umfeld? Puh, ja, es ist tatsächlich gerade ein Projekt, an dem ich sitze, das rauszufinden. Ich habe gehört, dass das schon gemacht wurde. Mich interessiert dabei auch noch, wie die das genau gemacht haben, weil je nachdem, wie du so einen agilen Entwicklungsauftrag framest, du ja am Anfang noch nicht mal weißt, wie viel das Ding am Ende irgendwie kosten wird. Das ist ja auch ganz unabhängig davon, ob du das extern vergibst oder intern machst. Für die öffentliche Hand ein gewisses Problem, wenn man halt nicht mit so einem Haushaltsplan dann arbeiten kann. Ich würde vielleicht nochmal einwerfen, eine Sache, die für mich, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, immer ein bisschen verwirrend war, bei der Überschrift innovative Beschaffung, ist für mich zum Teil heute immer noch nicht ganz klar, was dann eigentlich gemeint ist, nämlich entweder innovative Beschaffungsinstrumente, das heißt, sowas wie irgendwie Markterkundung, Produkt, Leistungsbeschreibung, also die funktionale Leistungsbeschreibung, ja, oder so Geschichten wie irgendwie Innovationspartnerschaften und so weiter. Also das heißt quasi Beschaffungsinstrumente, die selbst innovativ, weil irgendwie noch nicht seit 150 Jahren etabliert sind. Das ist quasi, wenn die Beschaffung selbst innovativ ist. Und es gibt ja dann aber auch noch die Bedeutung, dass ich Beschaffung auf eine Art und Weise betreibe, die Innovation fördert. Genau. Was man vielleicht eigentlich irgendwie innovationsfördernde Beschaffung nennen sollte, aber oft dann halt auch innovative Beschaffung ist. Gibt natürlich auch Punkte, wo sich das trifft, so wie bei den Innovationspartnerschaften. Ja. Aber das ist, und mein Verständnis war auch immer irgendwie, QInno macht auch beides, oder? Genau, absolut. Also wir fangen im Endeffekt vorne an, sag ich mal, die Grundlage ist dieses innovationsfördernde öffentliche Beschaffung, wie du es gerade genannt hast. Das ist für uns, okay, ich brauche eine Beschaffungsstelle, die tatsächlich maximal frühzeitig eingebunden wird in alle Bedarfsentstehungsprozesse, in alle Beschaffungsprozesse. Ich brauche aber auch eine Strategie dahinter, in der auch formuliert ist, dass ich zum Beispiel einzahlen möchte auf eine Digitalisierungsstrategie, dass ich einzahlen möchte auf möglichst innovative oder nachhaltige Produkte, um auch einen Auftrag zu haben und das sozusagen nicht nur ein Prozess in den einzelnen Beschaffungen sein zu lassen. Das ist sozusagen die Grundlage, weil wenn ich kein Mandat dafür habe, einem Bedarfsträger zu sagen, das, was du mir gerade als Auftrag gibst, was dein Bedarf ist, ist ein Produkt, was du gar nicht brauchst oder was überhaupt nicht irgendwie mehr marktkonform ist. Weil du beschreibst gerade etwas, was es vor 10 Jahren gab. Da brauche ich eine Mandatierung als Beschaffungsstelle, da entsprechend auch in diesen Prozess eingreifen zu können. Das andere ist dann natürlich in den einzelnen Beschaffungsprozessen. Klar, alles, was es an innovativen Instrumenten gibt. Und was gibt es alles? Es gibt eine Menge. Wir würden uns freuen, mehr wettbewerbliche Dialoge zu sehen. Wir freuen uns über jedes Verhandlungsverfahren. Eine Innovationspartnerschaft ist eine Königsdisziplin, das wissen wir auch. Das ist nicht für jede Beschaffung und nicht für jedes öffentliche Haus am Ende des Tages umsetzbar. Aber selbst dieses ganz klassische Thema, was eigentlich jeder kennt, aber jeder auch maximal vermeidet, nämlich Nebenangebote. Das ist, ja, es ist ein Mehraufwand, aber ich nehme mit dem Ausschließen der Nebenangebote dem Markt die Möglichkeit, auf das anzubieten, was ich verlange, aber vielleicht auch noch eine zweite Idee zu platzieren, die vielleicht besser ist, innovativer, nachhaltiger, prozesseffizienter, kostenoptimaler, whatever. Das heißt, es gibt so viele Instrumente, die am Ende des Tages aus unserer Sicht innovativer sind als diese Einbahnstraße. Ich habe einfach die Ausschreibung, wo eindeutig beschrieben wird, ich möchte die Butter von dem Hersteller in der Menge über die Laufzeit von, dann ist der Markt durch. Weil dann haben wir den reinen Kostenvergleich und jeder, der heute ins Vergaberecht reinschaut, der kann eigentlich sehr dezidiert rauslesen, dass ein reiner Anschaffungspreisvergleich eigentlich nicht mehr rechtlich zulässig ist, weil ganz klar ist, dass ich auch weitere Kriterien heute anlegen muss. Es geht um Qualität, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um weitere Güten, es geht um Prozessverbesserung, es geht um Innovation etc. pp. Stand heute reden wir aber ganz häufig immer noch von Preisvergleichen. Ja, genau, da kann ich aus der Praxis auch sagen, ich hatte erst neulich. Darfst du nicht? Darf ich schon? Ja, was neulich. Aus unserer Coeno-Praxis. Nein, aus der regulären Nicht-Coeno-Praxis kann ich durchaus sagen, ich hatte neulich erst wieder eine Ausschreibung auf dem Tisch liegen, wo ganz genau das Produkt vordefiniert war. Ja. Und andere Produkte gar keine Chance hatten. Auch wenn die andere Aspekte der Anforderungen wesentlich besser lösen würden als der Kern der Anforderungen, der da drin stand. Das heißt, wie du schon gesagt hast, der Markt hat gar keine Chance, hier teilzunehmen. Also wir haben dann an dieser Ausschreibung auch nicht teilgenommen, weil die Teilnahme an der Ausschreibung für uns wesentlich teurer geworden wäre, als die Ausschreibung dann zu gewinnen. Ja. Aber also, von mir vielleicht auch nochmal einen Satz dazu, weil das klingt alles großartig, was ihr da habt, auch was Sascha gesagt hat. Jetzt mache ich das Thema Government, E-Government ja auch schon ein paar Jahre und so auf diesen allerersten E-Government-Veranstaltungen, als Fernsehen noch schwarz-weiß war und so, da war diese innovative Beschaffung immer schon Thema. Vereinfachung, Digitalisierung etc. Woran liegt es denn, dass das Thema nicht fliegt? Ist es die Angst vor Fehlern? Ist es die fehlende Kommunikation? Was ist es? Über Jahre hinweg immer das gleiche Thema und es verändert sich ja anscheinend nichts. Oder vielleicht habt ihr noch ein paar Erfolgsgeschichten. Genau, der Haken ist, ich glaube, es verändert sich was. Also wir haben viele gute Beispiele. Der Haken ist aber auch, wir reden von einem irre breiten Markt. Wir reden von wahnsinnig vielen Beschaffungen jedes Jahr. Also ich meine, so ein Volumen von 450, 500 Milliarden kommt ja nicht irgendwie mit 3, 4 Kernbeschaffungen in Deutschland zustande. Soll heißen, wir haben ganz viele Protagonisten, die in diesem Markt sind. Schätzungen gehen immer von ca. 30.000 Beschaffungsstellen aus. So, wenn ich die Beschaffungsstellen nehme, dann die Anzahl der Mitarbeiter dahinter, rede ich von wahnsinnig vielen Köpfen. Die brauchen irgendwie eine Orientierung. Der Haken ist aber, auch, sag ich mal, der politische Wille ist kein eindeutiger. Ja? Also ich soll einerseits, soll ich kosteneffizient sein, andererseits soll ich innovativ sein, ich soll nachhaltig sein. Dann kommt noch der Bürgermeister um die Ecke, weiß eh alles besser. Also es gibt ganz viele Protagonisten und ganz viele Themen, die sozusagen etwas ausrichten. Dann gibt es noch so ein bisschen Rechtsprechung. Das Vergaberecht, sag ich mal, wird häufig dafür instrumentalisiert, maximal abzuschrecken. Ich sage ganz vorsichtig, das funktioniert auch bei ganz vielen. Wir haben, glaube ich, 2018 das letzte Mal eine Erhebung gemacht, auch wieder mit Professor Essig zusammen, was denn das oberste Ziel der öffentlichen Beschaffung oder der einzelnen Beschaffungsstellen ist. Und an Platz 1 war leider die Vergaberechtskonformität. So, soll heißen, da ist eigentlich ein Druckelementar aufgebaut worden oder ein Gefühl, was komplett an dem vorbeigeht, worum es geht. Es geht nämlich darum, etwas zu beschaffen, ein Produkt oder eine Dienstleistung, ein möglichst optimales, welches ich ja für die Ausrichtung oder Durchführung eines bestimmten Prozesses benötige. Das heißt, es geht gar nicht mehr um das Produkt, sondern es geht nur darum, den Prozess sauber abzubilden. So, und das ist eigentlich der Haken, der, sage ich mal, für uns so ein bisschen dieser Kern ist, wo ich auch verändern muss, wo ich ermutigen muss, wo ich mit der Risikoaversität der einzelnen Protagonisten umgehen muss, weil eine Sorge ist, dass ich vor der Vergabekammer lande. Im Regelfall muss ich sagen, was passiert, wenn ich vor der Vergabekammer lande? Das Schlimmste, was passieren kann, dass sozusagen mein Ausschreibungs- und Vergabeprozess gestoppt wurde oder rückwirkend nochmal neu angesetzt werden muss. Wir reden von einem Berufszweig der maximalen Absicherung, weil wir reden öffentliche Auftraggeber sehr häufig mit Beamten. Das heißt, es gibt eigentlich gar nicht so ein großes Risiko. Das gefühlte Risiko des Vergaberechts ist aber irre hoch. Dadurch verändert sich ganz wenig. Ich nehme das Leistungsverzeichnis oder die Leistungsbeschreibung von vor 4 Jahren, als ich das letzte Mal diesen Rahmenvertrag ausgeschrieben habe, gucke nochmal gegen, okay, das scheint immer noch zu funktionieren. Damals bin ich sauber mit diesem Prozess durchgekommen. Ich mache eine Ausschreibung, ich möchte genau auf dieses Produkt eine Preisindikation. Die Preisindikation wird gegenseitig verglichen. Wunderbar, habe ich einen neuen Anbieter für 4 Jahre. So, damit ist die Innovation raus. Und das ist, glaube ich, der Kern. Einerseits eine Klarheit im politischen Willen, wenn es dann eine Klarheit dazu gibt. Und andererseits dann auch die Bereitschaft in den Häusern zu verändern. Und das ist wieder ein Kopfthema, das ist Hausleitungsthema, das ist dann auch Strategiethema. Ja, was noch dazu kommt bei IT-Produkten ist, wenn ich ein 4 Jahre altes Produkt nochmal ausschreibe, ist es viel billiger. Wenn es überhaupt noch gibt. Teils. Teilweise wird das aber auch wieder, teilweise wird es teuer, weil wir haben auch schon Ausschreibungen gesehen, wo Laptops ausgeschrieben wurden, die es faktisch nicht mehr gibt. Natürlich bieten die Händler das an, aber die haben einen zusätzlichen Aufwand, diese Produkte als sozusagen Gebrauchtprodukte wieder zu beschaffen und sozusagen neu anzubieten. Also ja. Sowas kann auch ganz stark nach hinten losgehen. Ja, das ist der Worst Case, dann kauft die Bundeswehr plötzlich für 65.000 Euro pro Stück Funkgeräte, weil irgendein Hersteller gefunden wurde, der sagt, ja gerne machen wir das in Gusseisern. Noch aus der Technologie aus den 70ern, wird halt entsprechend teuer. Ja. Ja, das ist die Katastrophe, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass der Kern ein kultureller ist, ja, also diese ja, sehr risikoaverse, nicht vorhandene oder nicht gelebte Fehlerkultur. Und das kann man dem Einzelnen, wie Matthias sagte, dem einzelnen Beamten im Zweifelsfall ja auch keinesfalls vorwerfen. Der hat ja kein Incentive, der hat ja keinen Bonus am Ende des Monats, weil er die Dinge jetzt besonders innovativ oder schnell beschafft hat. Umso mehr glaube ich aber, dass man denen, also wenn wir jetzt nicht alle, weiß ich nicht, Staatssekretäre werden, um wirklich einen Einfluss nehmen zu können auf die politische Steuerung oder vielleicht die Kultur und Philosophie, die da zu leben ist, umso mehr muss ich den operativ Handelnden eine Möglichkeit geben, sich in einer sicheren Umgebung zu bewegen. Ja, also ich muss die Hilfsmittel an die Hand geben, das tut Coinno, zum gewissen Grad tun auch wir das. Das sind deine Tools, das ist dein Handwerkszeug, um ja, sicher unterwegs zu sein und dennoch innovativer zu werden. Das muss zusammengebracht werden. Genau. Dann ist am Ende des Tages natürlich auch die Hoheit, wer darf sich wie weit worum kümmern. Ich nehme immer das Beispiel der Krankenhäuser, da kann man sich das sehr gut vorstellen. Eine Beschaffung oder eine Beschaffungsstelle darf so lange das beschaffen, was sie will, bis ein Halbgott in Weiß, der Oberarzt XY, sagt, ich möchte aber das Produkt, weil das habe ich rein zufällig auf meiner letzten Forschungsreise auf Mallorca von einem Hersteller XY gesehen. Wenn dann die Klinikleitung dem einen Recht gibt in der Ausnahme, dann ist alles, was ich an Strategie habe, alles, was ich an Mandat habe, hinfällig. Dann wird nicht zwangsläufig das beschafft, was vielleicht das optimale Innovative ist, sondern es wird das beschafft, was ein Protagonist X unbedingt haben will. Und das ist ein Kampf, der in der Privatwirtschaft genauso zu sehen ist. Jede Fuhrpark-Policy schließt im Regelfall den Vorstand nicht mehr mit ein. Und das sind halt auch Themen, wo einfach auch die öffentliche Beschaffung sich selber auch promoten muss, sich in den Häusern ein Standing erarbeiten muss und dafür dann auch Strategie und Mandatierung braucht. Weil von alleine wird es diese Veränderung nicht geben. Das ist aber, weil eben auch gesagt wurde, die wir müssen jetzt alle Staatssekretäre werden. Also das ist von den, die ich da zur IT-Beschaffung geführt habe, hatte ich den Eindruck, dass wenn man denn mal Staatssekretär ist, man dann eigentlich auch mit sowas wie Beschaffung, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie im BMWi der Staatssekretär ist, der dafür zuständig ist, sich eigentlich nicht mehr unbedingt beschäftigen möchte, weil man damit ja auch irgendwie politisch keinen Blumentopf gewinnen kann. Also so ein bisschen, ich hatte in den Gesprächen hatte ich oft das Gefühl, die grundsätzlich niemand mag die Vergabestelle so. Das ist ja immer irgendwie das Lästige, wenn man was machen will, dann muss das irgendwie noch durch die Vergabe. Und die haben ja auch, da ging es um so Themen rund um die digitale Souveränität, wo die mir halt gesagt haben, so ja, wir melden schon seit im Zweifelsfall seit Jahrzehnten nach oben hin, dass wir die Beschaffung, so wie wir sie tatsächlich umsetzen, dass die uns in massive Vendor-Logins reinbringen. Aber das interessiert halt quasi auf der politischen Entscheidungsebene, interessiert es dann niemand mehr, weil es ist ja so ein langweiliges Beschaffungsthema. Also das ist, glaube ich, man müsste ja da ganz viel machen, aber es, wie vieles, wenn es dann um die Verwaltung geht, ist das quasi die Attraktivität, sich politisch damit zu beschäftigen, recht gering. Ja, ich nehme das Beispiel mal auf. Im Endeffekt, wir versuchen sehr stark bei uns in den Beratungsprojekten auch dahingehend zu wirken, möglichst früh alle Protagonisten an einen Tisch zu bekommen. Weil, das kennen wir seit Kindergartenzeiten, jeder, dieses stille Postsystem, was sehr, sehr häufig eigentlich zu finden ist, nämlich ja, Bedarfsträger macht etwas in seinem Fachbereich, gibt einen fertigen Karton dann an den Beschaffer. Der Beschaffer hat zu machen, der kriegt eine Rückkopplung vom Markt. Der Beschaffer setzt sich mit der Rückkopplung auseinander. Gegebenenfalls gibt er es nochmal in den Fachbereich zurück oder auch nicht. Das heißt, das ist einfach kein optimales Modell. Ja, also weil jeder versucht sozusagen für sich etwas zu machen und dann ist der Beschaffer natürlich oder die Vergabestelle der verengende Punkt. Weil jetzt habe ich doch alles fertig und dann dauert das jetzt immer noch 3 Monate, bis ich irgendwann mal was bekomme. Ja, warum nicht einfach mal er die Beschaffung eingebunden? Warum nicht er versucht herauszufinden, welcher Vergabeprozess der richtige ist, welches Instrument das richtige ist? Vielleicht vorher schon mal die Markterkundung gehabt, wo dann die Anbieter auch schneller agieren können. Ja, also das ist im Endeffekt ein Zusammenarbeitsmodell, was eigentlich in ganz, ganz vielen Themen, also jeder hat gelernt, jedes Digitalisierungsprojekt scheitert, wenn ich es nicht schaffe, verschiedenste Stakeholder zusammenzubringen. Und genauso ist es eigentlich in ganz vielen Beschaffungsprojekten. Und das muss ich nicht durchexerzieren bis zum Toilettenpapier, auch wenn das in Corona-Zeiten ein wichtiges war. Aber alles, was an wichtigen Produkten und Dienstleistungen mit Komplexität einhergeht, da sollte ich langsam in den Häusern auch eine Kultur finden, wo ich crossfunktional zusammenarbeite. Und das ist ein Thema, was wir ganz häufig eben nicht sehen. Wie geht ihr jetzt dann konkret in solchen Beratungsprojekten vor? Machen wir mal ein Beispiel. Ich brauche eine Software, um mein Rechenzentrum abzusichern. Wie würdet ihr da vorgehen? So, dann fangen wir mal erstmal an, wer unser Auftraggeber ist. Ist das der Bedarfsträger oder ist das der Beschaffer? Je nachdem, wer es ist, fragen wir immer, warum die Gegenseite noch nicht mit an Bord ist. Dann versuchen wir herauszufinden, wie das, was an Bedarf bis dato konkretisiert ist. Ich nenne es mal so, wer das konkretisiert hat und mit welchem Auftrag und mit welcher Zielsetzung. Weil das ist ganz häufig ein Thema. Ja? Ich nehme jetzt wieder ganz einfach das iPad-Beispiel, weil das lässt sich gut beschreiben. Ist denn irgendwann verifiziert worden, ob ich wirklich Tablets brauche oder ob vielleicht die bestehende Hardware-Infrastruktur mit Laptops oder Desktop-PCs eventuell das Gleiche abdecken könnte. So, das heißt, wir versuchen wirklich zu erörtern, okay, wen brauchen wir alles aus dem Haus, was sind die Rahmenbedingungen, was ist die Zielsetzung dahinter, wie weit wurde bereits verengt. Ganz häufig wird mit uns dann diskutiert, okay, wir haben uns jetzt überlegt, wir gehen in eine geschlossene Ausschreibung oder machen maximal vielleicht noch einen Teilnahmewettbewerb, aber dann ist auch schon Schluss. So, dann fragen wir, warum, welche Zeitspannen dahinter sind, versuchen herauszufinden, woran es liegt, dass ich eben eigentlich die Innovation wieder rausnehme und versuchen dann das entsprechend mit zu gestalten. weil dann natürlich jedes neue Vergabeinstrument und selbst ein wettbewerblicher Dialog, den gibt es nicht erst seit gestern, ist für ganz viele Häuser ein neues Vergabeinstrument. Das heißt, wir klären auf, dass dort gar nicht so viel Risiko ist. Was muss ich vorbereiten? Bei Softwarethemen ist das ein ganz spannendes, weil ich im Dialog mit den Anbietern gemeinsam erst die finale Leistungsbeschreibung aufbaue, auf die dann dotiert wird. Im Endeffekt Sascha sein Thema mit seiner Plattform. Also das ist alles darstellbar, aber ich muss einen neuen Weg gehen. Und das ist so ein bisschen der Haken, wo wir versuchen dann entsprechend das möglichst schnell an Veränderungen in die Häuser zu bringen. Aber immer im Beifahrersitz, oder Matthias, um da nochmal eine Frage anzuschließen? Genau, ihr seid immer zum selber tun, weil wir wollen kein Einmalprojekt sein, sondern versuchen die Struktur dahingehend auch zu entwickeln, das Ganze bitte zu wiederholen, ja. Das heißt, ich als Kommune kann ich euch beauftragen, oder? Ja, genau. Also, jeder öffentliche Auftraggeber. Okay, also ich. Wir haben Mandatierungen von Bund bis runter zu kleinsten Kommunen, ja. Okay, also ich als Kommune stelle jetzt fest, ich habe plötzlich einen Bedarf an irgendwas, keine Ahnung. Da gehe ich im Idealfall erstmal auf euch zu und sage, hier, pass mal auf, ich habe folgenden Bedarf. Hilft mir dabei, den Bedarf klar zu kriegen und die richtigen Leute mit ins Boot zu holen, damit die Ausschreibung oder beziehungsweise die Beschaffung so schnell und innovativ wie möglich stattfindet. Genau, im Idealfall ja. Wir können ein gewisses Cherrypicking betreiben und müssen es auch, weil die Vielzahl der Beschaffungsstellen sehr groß ist und unsere Dienstleistung den öffentlichen Häusern kostenfrei sozusagen zur Verfügung stellen. Wir werden beim Standardartikel, ich nehme jetzt das Klopapier, nicht in den Beschaffungsprozess mit einsteigen, sondern wollen auch oder wünschen uns dann eine gewisse Komplexität in dem Gut, in dem Produkt oder der Dienstleistung, wo es sich auch lohnt, neue Wege zu gehen. Oder man kann uns auch ansprechen, wenn man prinzipiell erstmal die Frage hat, wie baue ich meine Beschaffungsstelle innovativer auf? Da starten wir mit einem Self-Audit, also auch einem Zertifizierungsprogramm und beraten dann auch, was sind die nächsten Schritte? Was brauche ich vielleicht als Strategie? Was brauche ich an entsprechender Mandatierung auch bei mir im Team? Wie kann ich vielleicht auch Aufträge verändern? Wie schaffe ich es, auch eine Hausleitung abzuholen? Welche Vergabeinstrumente wähle ich wo? Wie baue ich eine Warengruppenstrategie auf? Genau, unsere Toolbox ist sehr, sehr groß. Die kann man sich auf der Homepage angucken und die erlebt man dann sozusagen als Beratungskunde. Aber es gibt einfach ganz viel zu tun, um die Beschaffung zu verbessern, zu innovieren, zu verändern. Ja. Das heißt, wenn ich eure Dienstleistung einmal in Anspruch genommen habe, finde ich bei euch immer noch ein paar Tools, mit denen ich weiter arbeiten kann, um meine Beschaffung zu optimieren. Genau, also bei uns gibt es sowas wie Lebenskosten-Tool-Picker, wo ich einfach mal für verschiedene Warengruppen schauen kann, okay, wie gehe ich mit dem Thema Lebenszykluskosten um? Auch für viele immer nicht so ganz einfach greifbar, weil wenn ich aus der Welt komme, wo ich einfach nur einen Preis X vergleiche, ist Lebenszyklus einfach deutlich komplexer, aber ein sehr, sehr guter Weg. Genauso versuchen wir sozusagen so ein bisschen die Scheu zu nehmen. Wir haben eine Toolbox, die ist auf unserer Homepage, ist eine schöne Softwareanwendung, wo man einfach über verschiedene Fragen auf mögliche Tools gestoßen wird. Was sind Tools? Wir haben, glaube ich, aktuell 150 Tools, die wir als innovative Beschaffungstools bezeichnen würden. Da sind die verschiedenen Vergabeinstrumente drinne. Dort geht es darum, wie baue ich Lebenszykluskosten auf? Wie mache ich zum Beispiel Bewertungskriterien auch entsprechend greifbar und innovativer? Wie kann ich auch eine Strategie bei mir im Haus entwickeln? Wie baue ich auch meine Einkaufsabteilung auf etc. pp. Und das kann man alles selber ausprobieren, das tut nicht weh. Es gibt ein E-Learning, wo ich mich genauso als Person durcharbeiten kann, jederzeit stoppen kann und wieder weitermachen kann, um einfach zu erfahren, wie kann ich das Thema Beschaffung verändern. Habt ihr GovRadar bei euch als Tool mit dabei oder gibt es da Konflikte als privatwirtschaftliches Unternehmen? Genau, das machen wir im Moment nicht. Wir weisen sozusagen in den Praxisbeispielen auch immer wieder auf Anbieter hin, da wo es sozusagen Erfahrung öffentlicher Häuser gibt. Wir arbeiten aber natürlich auch mit einigen Anbietern zusammen, weil wir einfach immer wissen wollen, okay, was funktioniert wo. Wir verengen aber nicht auf einzelne Plattformen mehr. Kannst du aus dem Nähkästchen plaudern und eine Erfolgsgeschichte von einem vielleicht einer einem guten Projekt erzählen? Die Frage ist immer, was ist ein gutes Projekt? Ich sag mal, in der Strategie nehme ich jetzt zum Beispiel eines der größten öffentlichen Häuser, wo wir gerade so ein Thema haben, was ist denn eigentlich Zukunft des Einkaufs, wo es auch darum geht, wie können Zusammenarbeitsmodelle aussehen. Genauso bauen wir, ich überlege gerade, was habe ich denn als schönes Projekt? Nehmen wir die Beschaffung, genau, aktuell in 2020, eines der Themen, die viele Häuser kennen, ich stelle auf einmal fest, ich bräuchte irgendwie digitale Austauschplattformen, nenne ich es mal so, weil auf einmal mit Homeoffice müssen meine Mitarbeiter interagieren können, ich brauche irgendwie eine Plattform, wo ich Veranstaltungen machen kann. Da haben wir zum Beispiel auch für ein größeres Haus einfach die Ausschreibung mitgestaltet. Also sind in einen wettbewerblichen Dialog gegangen, haben den öffentlichen Auftraggeber überzeugt, nicht zu versuchen, eine optimale Plattform eindeutig zu beschreiben, sondern die Möglichkeit zu lassen, ob individuell programmiert wird, eine eigene Software, ob ich ein Lizenzmodell einer fertigen Plattform nutze. Und das hat tatsächlich sehr positive Ergebnisse produziert. Und eines der, sag ich mal, Herausforderungen war dabei, dass natürlich das erste Argument war, wir brauchen das jetzt ganz schnell, weil die Corona-Krise ist ja jetzt und deshalb kann ich eigentlich nicht mehr innovativ agieren. Aber man hat dann relativ schnell festgestellt, dass wenn ich einfach mal so mache und in ein Lizenzmodell springe, ohne mir über die langfristige Perspektive Gedanken zu machen, dass auf einmal ziemliche Kosten entstehen. Ich meine, das hat das ein oder andere Haus in der Vergangenheit schon mal erfahren. Und am Ende des Tages war es halt jetzt kein Lizenzmodell, sondern es war sozusagen eine Individualprogrammierung, die aber von einem größeren Anbieter vernünftig gehostet wird und ich mehr oder weniger einen Twitter habe. Also da gibt es schöne Möglichkeiten. Am Ende des Tages haben wir aber genauso auch vermeintlich einfache Projekte wie wie kann ich auf einmal bei Büroartikeln vielleicht ein neues Vertragsmodell haben, dass ich nicht irgendwie die jährlichen Preisanpassungen habe, die in diesem Bereich sehr häufig zu finden sind. Oder wie incentiviere ich auch meinen Dienstleister, nicht einfach alle 2 Jahre den Schreibtisch wegzuschmeißen, nur weil ich den Rahmenvertrag habe, sondern versuche mit ihm zu vereinbaren, dass ich Artikel und Produkte beigestellt bekomme, die möglichst lange halten. Also ja, die Möglichkeiten sind noch und nöcher da. Genau, was es an Praxisbeispielen gibt, ich glaube, da verweise ich lieber auf unsere Seite, weil da ist es zumindest immer so konform dargestellt, wie wir es veröffentlichen dürfen, weil natürlich immer eine gewisse Sensibilität einhergeht. Nicht jedes Haus möchte öffentlich kommuniziert werden, wo wir etwas verändert haben und was vorher nicht so optimal lief. Dann sagt doch gleich nochmal die Adresse eurer Seite, weil die haben wir bis jetzt noch nicht genannt. Genau, das ist www.coinno-bmwi.de. Ich glaube, da wird es nicht langweilig, so durchzuschauen. Wir haben aktuell, ich glaube, 90 Praxisbeispiele querbeet, von Kommunen bis Bundeseinrichtungen, alle möglichen Themen, ob es darum geht, wie kann ich irgendwie auch mal meinen Fuhrpark in Richtung E-Mobilität bringen, wie kann ich auch bestimmte Vergabeinstrumente einsetzen, wie kann ich eine Strategie entwickeln etc. Ja, jetzt beschäftigen wir uns hier im Podcast seit einiger Zeit auch schon intensiv mit dem Thema digitale Souveränität und Open Source. Gibt es da Möglichkeiten? Basanta war dazu auch schon in Folgen mit dabei. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten für die Ausschreibung oder wie schreibe ich denn solche Sachen überhaupt aus? Genau, also es gibt da, glaube ich, noch einige Fallstricke bei der Ausschreibung. Es gibt allerdings, kann man vielleicht dem geneigten Hörerinnen da auch nochmal mit auf den Weg geben. Es gibt auf jeden Fall von der Open Source Business Alliance ein Rechtsgutachten oder so eine Handreichung, wie man auch Open Source vergaberechtskonform ausschreiben kann. Die Herausforderung dabei ist, dass man halt keine Lizenzen hat, die man kaufen kann, weil die sind ja frei. Das heißt, man beschafft eigentlich oft kein Sachgut, sondern eher halt eine Dienstleistung, nämlich ne, irgendwie die Systemintegration, die Wartung, was auch immer, die einem dann so ein Open-Source-Dienstleister quasi dazu gibt, was oft bei proprietären Softwaren ist es quasi andersrum. Man kauft die Dienstleistung und hat dann, man kauft nicht die Dienstleistung, sondern quasi die Lizenz und hat dann diese ganzen Service-Sachen so im Bundle mit drin. Das ist, glaube ich, was manchmal so Kopfschmerzen führt. Grundsätzlich funktioniert das alles, aber das ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema. Mein Eindruck ist auch da, wurde eben schon angesprochen, so eine sehr große Risikoscheue. Und ne, wenn man nicht jemanden kennt, irgendwie die Nachbarkommune hat das schon mal erfolgreich gemacht und wir machen es dann einfach genauso wie die, weil der ist die Vergabekammer nicht aufs Dach gestiegen, dann wagt sich da ne auf so, ja, dass die Open Source Business Alliance schreibt, das geht, aber will ich tatsächlich derjenige sein, der ausprobiert, ob es denn wirklich geht? Also da, ich bin auch noch auf der Suche wirklich nach öffentlichen Einrichtungen, die da schon mal das wirklich gemacht haben. Und es gibt ja diese Kommunen, die auf Open Source setzen und auch schon seit vielen Jahren, die offensichtlich diese Vergabeprozesse auch erfolgreich durchlaufen. Da muss man vielleicht dann einfach nochmal genauer aufarbeiten, wie machen die das und das, dem quasi mehr Öffentlichkeit bieten. Das ist vielleicht auch nochmal was Schönes für Coinno, damit halt einfach man sieht, okay, das funktioniert rechtssicher, das ist ja das Entscheidende an der ganzen Sache. Aber da sieht man auch, wie oft halt das dann irgendwie so die Vergabeverfahren, das Vergaberecht mit seinen Logiken, dann, sobald da was reinkommt, was nicht irgendwie in vorhergesehenen Bahnen läuft, so wie ich möchte hier Software beschaffen, aber ich kann die Lizenzen nicht kaufen, dann bricht das System so halb zusammen. Ja, geht aber grundsätzlich. Ich glaube. Genau, es ist, glaube ich, weniger das System. Du hast schon sehr gut beschrieben, am Ende des Tages muss ich halt umstellen von diesem klassischen Produktdenken, weil eine Lizenz wirkt immer noch wie ein Produkt. Es ist sozusagen countable, also ich kann einfach sagen, okay, ich brauche für so und so viele Endgeräte, also eine Anzahl von Lizenzen, folgende Software. So, das heißt, ich habe immer noch ein Produktgefühl und eigentlich steckt eine Dienstleistung dahinter. So, die Umstellung im Bereich Open Source ist natürlich, ich muss tatsächlich einfach die Pflege ausschreiben. Also ich habe eine tatsächliche Dienstleistung, die ich beschreibe. Ja. Und das ist ein Thema, was viele irritiert. Ich nehme es nochmal an einem anderen Beispiel, wo es auch trivial nachvollziehbar ist. Jeden würde ich erstmal fragen, der eigentlich, sage ich mal, wenn ich eine Ausschreibung sehe, ja, ich brauche 5 Kompaktwagen, Golfklasse, keine Ahnung. Die Frage ist, wann wurde denn eruiert, ob ich tatsächlich ein Fahrzeug brauche? Ja? Warum schreibe ich das nicht mal als eine funktionale Leistungsbeschreibung in Richtung Dienstleistung aus? Also, einfache Idee. Ich habe maximal 3 Personen, die ich zeitgleich transportieren muss. Ich habe Wegstrecken von 5 Kilometer bis maximal 150 Kilometer. Der durchschnittliche Einsatz oder die Fahrroutinen sind 220 Tage pro Jahr. Und schwuppdiwupp bin ich in einem ganz anderen Thema. Es muss nicht ein Fahrzeug sein, es kann ein Carsharer sein, es kann ein Taxiunternehmen sein, es kann vielleicht sogar die Deutsche Bahn sein, weil es die Strecken sind, die sie selber anbietet. Und das ist genau diese Herausforderung in diesem Switch. Eine Dienstleistung ist viel, viel schwerer bewertbar oder beschreibbar. Ja? Das ist einfach ein Punkt und das ist genau in diesem Beispiel Open Source eines der Kernherausforderungen. Das Vergaberecht ist nicht das Limitierende, sondern dass ich diese Umstellung habe, was ich denn tatsächlich ausschreibe. Das heißt, es ist eigentlich eher ein Umdenken als eine Änderung der Ausschreibung. Ja, es ist tatsächlich ein Umdenken, weil auf einmal natürlich total irritierend ist, okay, also ich kaufe etwas, was ja nichts kostet, aber dann was kostet. Sascha, wie bildet ihr sowas auf GovRadar ab? Ja, ein ganz wesentlicher Aspekt, der ist eben schon angeklungen, ist dieses, ist der interbehördliche Austausch, nenne ich das mal. Ja? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, was Santa sagte, das glaube ich gerade, man sich gerne mal mit der Nachbarkommune austauscht. Wie habt ihr es denn gemacht? Also wo der Nachvollziehbar, der öffentliche Auftraggeber unheimlich gerne darauf zurückgreift, ist seine Peers, seine Community sozusagen anzuzapfen und zu sagen, hat das funktioniert? Kann ich mich da auch aus dem Fenster lehnen? Wenn wir es genauso machen wie ihr, dann funktioniert es. Also gerade produktbezogen ist häufig Auch das finde ich nachvollziehbar, hat man ganz wenig Lust, sich rein von dem Sales-Team irgendwie beschwatzen zu lassen. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Der Austausch, wenn wir es schaffen, und da gibt es so erste Ansätze, dass wir so eine Art, der Begriff ist vielleicht negativ belegt, aber beschreibt es ganz gut, so eine Art Behörden-Facebook bauen, ja, mit einem Produktbezug, da sitzen wir gerade dran, der einfach die Möglichkeit gibt zu sagen, ich habe Folgendes beschafft, Produkt oder leistungsbezogen, meldet euch gerne, wenn ihr dazu Fragen habt. Ja, denn das findet ja heute, ich meine gut, vor Corona hat es vielleicht hier und da noch minimal stattgefunden, auf eher informeller Art und ohne die Treffen, die einschlägigen, gibt es das kaum noch. Da muss ich den Telefonhörer in die Hand nehmen und ich muss eigentlich zufällig wissen, dass jemand gerade eine bestimmte Dienstleistung oder ein bestimmtes Produkt beschafft hat. Also wir setzen da ganz stark, das ist natürlich jetzt unabhängig von dem Thema Open Source, darauf, dass sich Behörden bzw. Auftraggeber untereinander austauschen können zu ihren Erfahrungen, zu einer bestimmten Beschaffung. Ich komme ja immer aus der Software-Richtung, weil das für mich persönlich mehr greifbar ist. Da gibt es ja jetzt eine Entwicklung in Richtung Marktplätze, elektronische Marktplätze. Da ist auch die Fitco mit ihrem Fitstore in die Richtung unterwegs, hier quasi ausschreibungsfreie Möglichkeiten zu bieten, Software zu beschaffen. Wie seht ihr das? Ist das die Zukunft? Brauchen wir Ausschreibungen zukünftig noch oder könnte das die Zukunft der zumindest Softwarebeschaffung sein? Ich glaube, da würde ich durchaus differenzieren, weil es auch sehr stark von den Bedarfen abhängt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr großer Auftraggeber bin, ja, was spricht heute dagegen? Ich meine, im Beratungsumfeld oder auch in anderen Themen, dann fange ich halt an, entsprechend sozusagen Aufwände auszuschreiben und in Rahmenverträge zu packen. Die Frage ist immer, wann habe ich sozusagen ein konkretes Beschaffungsprojekt, also weil ich eine neue Software brauche, weil ich etwas austesten möchte. Ich glaube, da sind diese Marktplätze und diese Zugangsformen sehr, sehr charmant, weil ich damit eine Möglichkeit bekomme, sehr schnell zu kommunizieren, in Kontakt zu kommen mit dem Anbieterkreis und vielleicht auch so ein bisschen über die Erfahrung anderer auch, sag ich mal, einiges zu lernen. Nichtsdestotrotz ist eigentlich heute allen Häusern klar, das, was wir an Digitalisierungszwang erfahren, heißt, dass ich einfach eine andere IT-Landschaft brauche. Ja? Das ist Hard- und Software. Soll heißen, ich glaube, es wird auch immer wieder mehr Bewegung geben, auch sich einfach entsprechende Rahmenverträge zu schaffen, wo ich einfach auf Programmierfähigkeiten oder auf entsprechende Programmierressourcen zugreifen kann und das dann auch in verschiedenste Projekte hineinsteuern kann. Auch das ist natürlich wieder eine Veränderung, weil man kommt natürlich sehr häufig aus sozusagen seinem Blick der Haushaltsmittel, ja, also wir sind wieder im öffentlichen Sektor. Ich habe eine eindeutige Zuordnung meiner Finanzmittel zu folgender Tätigkeit und fange damit eigentlich das Beschaffungsprojekt an, obwohl ich ja dann sehr austauschbare, ich könnte fast sagen standardisierte ähnliche Bedarfe wieder habe, weil wenn ich bestimmte Programmierskills brauche, dann wiederholt sich das, unabhängig davon, was ich damit anfange. Das wird, glaube ich, noch so ein bisschen Veränderungen im Markt bewirken. Und ich glaube, Marktplätze sind dort auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg, um eine Übersicht zu haben, um mit verschiedenen Anbietern in die Diskussion zu kommen. Sascha, wie zum Beispiel bei deiner Lösung, um auch mal auszuprobieren. Ja, also auch der Bedarfsträger will ja irgendwie eigentlich möglichst schnell sehen, was gibt es alles an Möglichkeiten, um dann irgendwann auch auf den Bedarf zu kommen. Ich glaube, da hat das auf jeden Fall seinen Charme und wird perspektivisch auf jeden Fall ein Thema sein, denn auch in anderen Themen sehen wir entsprechende Marktplätze, weil so leicht wie so eine Markterkundung klingt, so ist sie halt nicht. Fast jeder fängt an, mit Suchmaschinen am Ende des Tages erstmal loszulegen und dann stellt man fest, dass die Welt relativ komplex und sehr breit ist und deswegen kommen wir an Marktplätzen in Zukunft nicht vorbei. Aber was würdet ihr drei als Gäste euch denn wünschen, damit dieses Thema innovative Beschaffung noch mehr Durchbruch bekommt? Ich meine, Thorsten und ich haben uns im Vorfeld ja auch unterhalten und so richtig kannten wir keines der Projekte oder wenig haben wir zumindest darüber gehört und gelesen. Was könnte euch denn, oder was würdet ihr euch wünschen, dass es so, hey, der Kracher für 2021? Ja, also ich weiß nicht, ob das wirklich der große einmalige Kracher ist. Ich würde mir wünschen, dass die Offenheit, die Bereitschaft, ja, in den verschiedenen von Matthias angesprochenen Stakeholdern in den Häusern einfach ein bisschen zunimmt. Ja. Das ist, ich bin mir bewusst, wir sind in einem Umfeld unterwegs, wo wir eben mit sehr vorsichtigen Kunden zu tun haben. Ja, dass, wenn wir nicht in der Lage sind, die Incentivierung zu erhöhen, sich da ein bisschen weiter aus dem Fenster zu lehnen, dann muss das von innen kommen. Ja, also dann muss es andere Wege geben, dass ein Vergabestellenleiter aufklärt darüber, wie wesentlich Markterkundung ist beispielsweise. Leute, geht raus. Es ist sogar sozusagen einer der wenigen, wie ich gelernt habe, positiv formulierten Paragraphen im Vergaberecht, der sagt, du sollst Markterkundung durchführen. Also im Sinne von, traut euch was, hinterfragt auch mal. Ja, dieses klassische, haben wir die letzten 40 Jahre so gemacht, machen wir auch die nächsten 40 Jahre so, das hilft halt keinem. Ich spreche mal von einem negativen Gewohnheitsrecht quasi. Ja? Also man verlässt sich einfach darauf, mein Vorgänger hat mir das so erklärt, die haben das immer so gemacht. Wir hatten im Cyber Innovation Hub hatten wir einen Fall, ich weiß nicht, welche Vergabestelle es letztendlich war, da ist gesagt worden, nee, wir müssen das 6 Monate ausschreiben. So, und dann habe ich als ich relativ neu war, gesagt, habe ich so verstanden, aha, das muss also 180 Tage, okay. Und dann kam irgendwann meine Nachfolgerin, die Vergabejuristin ist oder Juristin mit einem Schwerpunkt in diesem Bereich, und die hat gesagt, zeigen Sie mir mal, wo das steht. 30 Tage müssen Sie das ausschreiben. So, dann hatte ich natürlich einen Prozess verkürzt auf ein Sechstel. Wenn es so einfach ist, gut. Also einfach mal hinterfragen, sich was trauen, Dinge ausprobieren. Ja, ich habe zum Beispiel, ich weiß, dass das Thema GovRadar im deutschen Vergabenetzwerk diskutiert wird. Ja, und die ersten Fragen, also wir hatten bestimmte Mailings rausgeschickt und so, um auf uns aufmerksam zu machen. Da wurde aber intern im Bereich Best Practice sich darüber ausgetauscht, wer ist das denn? Sind die seriös? Wie verdienen die ihr Geld? Und unser Mailing war eigentlich im Wesentlichen, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie ruhig auf uns zu. Ja? Aber allein dafür hat es nicht gereicht. Ich habe nicht eine dieser Fragen selbst gestellt bekommen, sondern ich weiß über einen anderen Vergabestellenleiter, ich kann das ja selbst nicht mitlesen leider, oder darauf reagieren, dass man sich da auch wieder nur untereinander austauscht, weil man, ich vermute, ängstlich ist oder das ist schwierig. Also wenn ich an dem konkreten Beispiel direkt die Resonanz kriegen würde oder man mit Fragen einfach auf uns zukäme. Es wird doch niemand ins Gefängnis gesteckt, wenn er eine Rückfrage stellt. Ja, aber es wirkt fast so. Ja, der große Wurf, ich glaube, in der Tat wird es schwierig. Ich bin ein paar Jahre schon in dem Thema verhaftet. Ich brenne für dieses Thema. Im letzten Jahr ist das Gute durch Corona zumindest einmal gewesen, dass eine Frau Merkel auf einmal öfters das Wort Beschaffung in den Mund genommen hat. Es wäre jetzt natürlich einfach fantastisch, wenn Frau Merkel dann auch noch gesagt hätte, Mensch, mit Beschaffung kann man richtig was bewegen, das ist geil, das ist sexy, lasst uns weiter ausprobieren. Ich glaube, jedes öffentliche Haus, jedes Ministerium, was sich traut, eine klare Strategie zu haben, auch den Anspruch zu hegen, innovativ sein zu wollen, Innovationen zu heben, um einfach auch diesen politischen Willen, der ja immer wieder da ist, ja, wir wollen bürgernah sein, wir wollen effizient sein, wir wollen kosteneffizient sein, wir wollen innovativ sein, wir wollen digital sein, etc. Wenn das damit verknüpft wird, dass ich über die innovative öffentliche Beschaffung an diese Dinge rankommen kann, das wäre das Beste, was irgendwie diesem Thema passieren kann. Eine einfache Diskussion, die wir im Moment immer stärker erleben, Basanta, du wirst es auch kennen. Ja, der politische Wille denkt sich natürlich, Mensch, wir müssen die Startups irgendwie fördern, öffentliche Häuser müssen jetzt Startups beauftragen. Wumms. Schön. Dann fängt es aber an, dass in jeder öffentlichen Ausschreibung erstmal nach mindestens 35.896 Referenzen gefragt wird. Welches Startup zeichnet sich denn mit Referenzen aus? Leider faktisch keins. Also alles, was ich als wirkliches Startup bezeichnen würde. So, das soll heißen, Wir brauchen einfach das Bewusstsein dafür, bitte Leute, setzt euch mit dem Thema auseinander, seid bereit zu verändern, geht Risiken ein, es sind keine so großen Risiken und das bewirkt richtig viel. Weil ich kann wirklich mit dem Thema Beschaffung wahnsinnig viel bewirken oder leider auch verhindern. Ja, ich schließe mich da vielleicht direkt an, weil das ist eigentlich das, was ich sag mal so, ich bin noch nicht lange und auch nicht tief in diesem Thema drin, aber als ich diesen Auftrag auf den Tisch gelegt bekommen habe, schreibt doch mal hier eine Studie zur IT-Beschaffung, habe ich auch gedacht, puh, das wird das bestimmt. Naja, kriegst Geld dafür, ne? Hab dann aber überlegt, was du falsch gemacht hast. Hab mich dann aber recht schnell tatsächlich auch dafür begeistern können, weil, und das war für mich dann der Zugang, ich halt verstanden habe, den strategischen Aspekt dabei, dass man, so wie Matthias jetzt gesagt hat, ja, also wenn ich irgendwie sinnvoll meine IT steuern will, also wirklich strategisch steuern will, dann muss ich die Beschaffung mit in den Blick nehmen. Weil sonst, also fehlt mir, stehe ich einfach nur auf einem Bein und ne, wenn dann mir sonstige irgendwie IT-Produkte da reinbeschafft werden, die, mit denen ne, immer so Curveballs reingeworfen werden in meine IT-Strategie, dann habe ich im Endeffekt keine Strategie. Das heißt, ne, also dieses Bewusstsein, das ist ein ganz wesentlicher strategischer Hebel, den man auch bewusst nutzen muss. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl bei der Beschäftigung mit dem Thema und auch wenn man mit Leuten spricht, die halt irgendwie tatsächlich mehr Ahnung haben als ich, dass einfach dieses riesige Geflecht aus irgendwie, was sind alles rechtliche Rahmenbedingungen, was sind alles politische Zielsetzungen, über solchen einzelnen Vergabeverfahren hängen. Matthias hat es jetzt auch schon mehrfach gesagt, ne, was man eigentlich alles sein soll. Man soll ja nicht nur rechtskonform und wirtschaftlich sein, sondern man soll auch noch innovativ und nachhaltig und irgendwie mittelstandsfördernd und Frauenförderung ist auch eines der Sekundärziele und so. Es gibt da alles Mögliche. Wo ich mir das Gefühl habe, das führt dann dazu, dass man eigentlich genau diesen Fokus in der Beschaffung in dem einzelnen Vergabeverfahren dann gar nicht mehr hat. Und ich würde mir wünschen, dass man da vielleicht nochmal rangeht und versucht, mehr Klarheit zu schaffen. Also irgendwie noch eine Zwischenebene einzieht, die das quasi derjenige, der tatsächlich dann so das einzelne Vergabeverfahren macht, sich nicht mit diesem ganzen Dickicht auseinandersetzen muss, sondern irgendwie klar weiß, okay, ich muss jetzt hier auf, weiß ich nicht, 3-4 Ziele wirklich optimieren und über den Rest hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht. Das ist meine bisschen hilflose Hoffnung dabei, aber ich beobachte auch immer sehr freudig, was Coino da treibt, also auch gerade dieses Sichtbarmachen von positiven Beispielen, weil das ist, glaube ich, das ist in dem Feld ganz, ganz wichtig, einfach zu zeigen, so ja, das hat schon mal wo gut funktioniert. Genau. Davon brauchen wir viel mehr und da macht ja Coino wirklich einen super Job. Ja, genau. Es tut nicht weh. Genau, richtig. Keiner ist zu Schaden gekommen. Ja, das ist Thema Kommunikation. Ja, definitiv. Man muss natürlich auch eine Lanze brechen, auch für die Beschaffer in den einzelnen Beschaffungsstellen. Ja, es ist natürlich auch aufgrund der Strukturen häufig ein derart operativer Druck, weil wenn ich jeden Kleinigkeit aus den Fachbereichen immer wieder eins zu eins beschaffen muss, ja. Wenn ich mich in Universitäten bewege, ja, dann kann teilweise jeder Professor einzeln einen Laptop anfordern und im Zweifelsfall nimmt er nicht den standardisierten, sondern hat auf einmal wieder das Recht, seinen eigenen zu wollen. Dann wird jedes Mal eine Beschaffung losgetreten. Totaler Irrsinn. Wo aber die Mandatierung fehlt, einfach mal zu sagen, ich standardisiere diese Artikel und das gibt es und nichts anderes. Wo ich einfach einen Rahmenvertrag mache und dann meine Ruhe habe. Also es wird sozusagen leider aufgrund der mangelnden Hoheit oder der mangelnden Klarheit, wer darf was alles bestimmen, dahingehend ganz viel operativer Murks gemacht und dafür können die einzelnen Beschaffer dann leider nichts. Und dann fehlt am Ende des Tages auch die Bereitschaft zu sagen, okay, ich setze jetzt mal ein neues Vergabeinstrument ein, was halt nochmal irgendwie ein paar Wochen mehr Arbeit bedeutet. Weil es sich lohnt, weil wenn ich keinen Auftrag dazu bekomme, warum? Ja, und das sind, glaube ich, die Themen, die zusammenkommen müssen. Es braucht eine Sensibilität dafür, es braucht einen Auftrag, Wir sind froh über jedes Haus, was mit in die Öffentlichkeit geht. Wir haben den Innovationspreis, den wir jedes Jahr auszeichnen. Und da sehen wir ganz tolle Lösungen. Aber auch nicht jedes Haus hat irgendwie großes Interesse, auf die Bühne zu kommen und vorzustellen, was es da gemacht hat. Bis hin zu der Angst, wenn das Vergabeverfahren noch gar nicht so lange zurück ist, dann könnte es ja nochmal gerügt werden. Das sind so die Klassiker, wo ich so denke, so, oh. Ja, und dadurch haben wir einfach noch wahnsinnig viel zu verändern. Wir versuchen zu ermutigen, wir versuchen aufzuzeigen, was alles geht. Und wir versuchen genauso auch der Politik zu erklären, was es alles bringen kann. Weil wenn sie einen Bürgermeister haben, der sagt, es ist mir alles scheißegal, mach einfach deinen Ausschreibungskladderadatsch, so dass nichts passiert und fertig ist, dann wird sich leider auch nichts verändern. Jetzt haben wir ganz viel über Innovationen gesprochen. Gibt es denn Länder, die das anders und besser machen als Deutschland? Es gibt auf jeden Fall einige Länder, die schon mal in ihrer Grundstruktur anders sind. Ein Thema, was bei uns durchaus häufiger gestresst wird und nicht nur in der Corona-Krise und in vielen anderen Themen. Wir haben so ein leichtes Föderalismus-Problem. Ganz einfach, ja. Wir haben 30.000 Beschaffungsstellen, die im Endeffekt alle eigentlich Ähnliches machen, aber jeder für sich arbeiten muss. Wir sind in einer Community, die nicht zwangsläufig so austauschaffin ist oder kooperationsfähig. Wir haben zwar, es gibt entsprechend auf den verschiedensten Ebenen, ja. Im Krankenhaussektor gibt es Einkaufsgemeinschaften. Da stecken teilweise Dienstleistungen dahinter, da stecken teilweise sozusagen auch Vereine dahinter. Wir haben andere Zentralisierungen, aber keiner hat einen wirklichen Überblick. Keiner hat einen eindeutigen Durchgriff. Und da gibt es Länder, die es durchaus trivialer haben. Wenn man oben sich Norwegen, Schweden anguckt, wenn man nach UK geht, da ist die öffentliche Beschaffung wesentlich stärker zentralisiert. Da habe ich natürlich andere Möglichkeiten, einen anderen Durchgriff. Ich bin jetzt nicht immer der große Freund von reiner Zentralisierung, weil das schafft auch wieder Defizite auf anderen Seiten. Weil nicht für jeden Anbieter ist es wahnsinnig attraktiv, mit derartigen riesigen zentralen Stellen zu arbeiten. Das muss man auch sagen. Und Passante hat es auch nochmal aufgeführt, dann gibt es ja auch noch irgendwie so regionalpolitische Interessen. Ja, also es gibt andere Regionen, die dort auf jeden Fall mehr Transparenz haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Thema, weil wir sind in einem politischen Umfeld. Eine Zentralisierung ist auch immer eine Machtabgabe für jeden einzelnen Bereich. Das ist in der Privatwirtschaft genau das gleiche Thema. Also sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube aber nicht, dass es nur der Föderalismus ist, ganz ehrlich. Also wenn wir uns das als sozusagen als Ausrede hernehmen, dann wird es dem nicht ganz gerecht. Also ich glaube, wir sind schon auch besonders deutsch. Ja, das müssen wir uns irgendwie auch vor Augen halten. Niemand ist so bürokratisch und so penibel in allen Details und Restriktionen wie wir Deutsche. Ja, man könnte ja behaupten, ja gut, es ist doch europäisches Vergaberecht, gilt doch für alle gleich. Ja. Wie es umgesetzt wird, ist ja die Frage. Und da komme ich wieder zu dem kulturellen Thema. Wahrscheinlich ist niemand so vorsichtig wie der vorsichtige deutsche Beamte. Ja? Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, warum das so war, aber wenn man jetzt diese Corona-Warn-App hernimmt, ja, auf der auch eigentlich auch schon ausreichend drauf rumgetreten wurde, die kostet uns, glaube ich, mit Betrieb irgendwie 65 Millionen. Die ist halt an T-Systems und SAP vergeben worden, ja, an die alteingesessenen Häuser. Ich glaube, Irland oder so ist das Land, wo man die für mit gleicher Funktionalität für unter 1 Million, signifikant günstiger bekommen hat, mit gleichen Features von 2 Startups entwickelt. Ja, da versuche ich dann wieder die Lanze zu brechen. Vielleicht hat dann nur einer weniger nachgefragt, welche Referenzen haben sie denn? Ja, dass die Systems und SAP zusammen recht gute Referenzen haben, ist klar, aber ist dann halt auch Faktor 65 in den Kosten. Okay, jetzt haben wir die Stunde weit überschritten inzwischen, auch trotz unserer technischen Probleme. Wenn ich mal ganz kurz so ein Resümee ziehen darf. Prinzipiell läuft das ganze Thema Beschaffung und überhaupt innovative Beschaffung auf ein paar ganz wenige Stichworte raus. Und zwar umdenken und sich trauen. Das heißt, umdenken, nicht nur nicht denken, das, was ich früher gemacht habe, das ist gut und das kann ich gleich nochmal machen. Und sich trauen, einfach mal zum Beispiel Open Source ausschreiben oder zum Beispiel so ausschreiben, dass dass Startups auch dran teilnehmen können oder vielleicht einfach mal eine Dienstleistung ausschreiben und nicht einfach nur ein Stück Hardware. Ja, und einfach mal ausprobieren, natürlich smart ausprobieren, aber ohne unmittelbar Angst um den eigenen Job sozusagen. Ja, was ist das, wie Matthias sagt, es hat noch keinem weh getan, was sind die großen Schmerzen, was kann schon passieren? Ja, einfach mal verändern und ausprobieren, Neugier bewahren. Ich weiß, dass es nicht leicht ist im alltäglichen Druck, aber das ist am Ende des Tages genau die Veränderung, ja. Wir haben natürlich den Haken im öffentlichen Sektor, im Gegensatz zur Privatwirtschaft habe ich kein direktes Incentive. Sascha, du hattest es vorhin. Im privatwirtschaftlichen Einkauf werde ich danach getrieben und auch danach belohnt, was ich am Ende des Tages für Ergebnisse produziere. Und ich habe klare KPIs, die vorgegeben werden. Das bringt natürlich einen anderen Veränderungsdruck. Im öffentlichen Sektor ist es entweder, es gibt einen klaren politischen Auftrag, es gibt eine klare Strategie dahinter. In der Realität ist es aber ganz häufig so, dass es einfach Überzeugungstäter sind, diejenigen, die auch tatsächlich was verändern und Lust darauf haben. Und es gibt Gott sei Dank viele Beschaffer, die wirklich Lust haben, dieses Thema anzupacken und auch den Mut haben. Aber wie gesagt, es gibt halt durchaus 2-3 Häuser in Deutschland. Also ich hab in meinem Studium gelernt, im Einkauf liegt der Gewinn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja, ein Klassiker. Ein Klassiker und ich glaube, es ist an der Zeit, dass auch die öffentliche Verwaltung genauso denkt, dass es nicht immer der alte Kram sein muss, es muss auch nicht immer der neuest modernste sein, sondern es muss der sein, der für meine Anwendung passt und für meine Anwendung genau das ist, was ich brauche. Ja, und Gewinn ist halt vieles, ja. Es geht nicht darum, irgendwie nur einen bestimmten Preis zu haben oder bestimmte Kostenstrukturen zu halten, sondern Gewinn ist tatsächlich auch, was ich an Verbesserungen hineinbringe. Und da gibt es ganz viel Potenzial. Genau. Ich würde jetzt gern jedem nochmal die Chance geben für abschließende Worte. Beginnen würde ich gern mit Basanta. Ja, abschließende Worte. Wir haben, glaube ich, sehr viel schon abgedeckt. Ich glaube, es ist vor allem gut, dass es auch im eGovernment-Podcast mal eine Folge zu einem so wichtigen, aber oft im Schatten stehenden Thema gibt. Das solle uns alle eine Lehre sein. Und genau, ich hoffe, dass jetzt alle Hörerinnen und Hörer direkt zu ihrer lokalen Vergabestelle rennen und da mal anfangen, ein paar Fragen zu stellen und auch Worte der Ermutigung und des Lobes loszuwerden. Ich glaube, das ist durchaus nötig und das ist auch was ich zumindest bei den Gesprächen, die ich bei meiner Beschaffungsstudie geführt habe, mitgekriegt habe. Da, wie Matthias gesagt hat, da ist ganz viel guter Willen, aber da ist auch ganz oft Land unter in den Vergabestellen und das ist vielleicht auch ein Hebel, wo man mal ansetzen kann. Genau, und da gebe ich gleich weiter an Matthias, weil wenn man da ein Problem hat, kann man sich direkt an Coino wenden. Das definitiv, sehr, sehr gerne. Ich hoffe nicht, dass wir morgen überrannt werden von 30.000 Beschaffungsstellen, aber unsere Homepage hält auf jeden Fall stand. Ich kann nur ermutigen, einfach da mal so ein bisschen durcharbeiten, bei uns die Toolbox ausprobieren, das E-Learning anfangen, es tut nicht weh. Ich glaube, das gibt einfach viele Impulse. Gerne sich als Beschaffungsstelle bei uns mal auditieren lassen. Auch das alles kostenfrei, ohne großen Aufwand. Man bekommt schnelle Anknüpfungspunkte und alle Bedarfsträger kann ich nur incentivieren. Sprecht möglichst früh mit euren Beschaffern, wenn ihr merkt, ihr könntet irgendwas brauchen. Und dann fangt doch mal an zu diskutieren, dass es sowas Geiles wie eine funktionale Leistungsbeschreibung gibt. Ich habe gehört, ich kann mein Problem beschreiben und dann können die Anbieter anbieten. Das ist mega. Genau, da gehen wir direkt weiter an Sascha, weil der bietet das an. Ja, das bieten wir auch an. Ich würde gern den, in dem Zusammenhang zitiere ich immer gerne den CIO des deutschen Heeres, das ist ein General, der im Kommando Heer sitzt, der hat gesagt, wir haben eigentlich kein Innovationsproblem, wir haben ein Implementierungsproblem. Und er hat das auf die Bundeswehr bezogen und ich beziehe das auf die öffentlichen Auftraggeber. Jede Behörde schreibt sich auf die Fahnen, ja, wir wollen digital werden, wir müssen digital werden, wir wollen innovativ sein, wir suchen die richtigen Lösungen. Und ja, Matthias mit Coino ist das beste Beispiel. Es gibt ja diese Lösung. Auch wir mit GovRadar unterstützen da gerne, gerade jetzt im Bereich Schuldigitalisierung, einfach mal machen. Machen ist, wie wollen, nur krasser. und sich mal trauen. Wir stehen da gerne bereit und sind auch gerade in der Phase, wo wir dazu lernen, und wir wollen ja gerne mit den öffentlichen Auftraggebern lernen. Dann wird es auch am Ende gut. Ja, vielen Dank, Dirk. Die Verabschiedung obliegt dir heute. Oh, viel Ehre. Vielleicht müssen wir auf jeden Fall darauf hinweisen, dass Basanta nicht gezwungen wurde, dieses Lob auf die Themenauswahl zu erzählen, zu lernen. Und ich glaube, wir werden die Podcast-Folge heute nennen, wie hast du eben gesagt, machen ist wie wollen, nur krasser, ja? Genau. Das sollte die Podcast-Folge sein werden. Finde ich gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen, für die rege Beteiligung der Diskussion. Ich glaube, wir hätten jetzt noch stundenlang hier weitermachen können. Es zeigt aber, dass es ein ganz zentrales Thema ist, und ich glaube immer noch, dass dieses Thema Kommunikation, darüber reden, ausschlaggebend ist, dass es vielleicht doch noch nicht so erfolgreich ist, wie der Titel innovative Beschaffung eures Kompetenzzentrums besagt. Von daher drücken wir euch die Daumen, und vielleicht kommen wir im nächsten Jahr dann einfach nochmal zusammen und nach den 30.000 Anstürmen auf die Plattform morgen nach dem Podcast wird es dann noch zuversichtlicher für alle. In dem Sinne, vielen Dank und einen schönen Abend und bleibt gesund. Genau, euch allen dann schönen Abend noch. Bis dann, tschüss. Danke euch, tschüss. Ciao. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.